Zuhörer, willkommen zu einer Ausgabe, einer weiteren Ausgabe des Uncasts, die Folge 33 am 27.02.2011. Ich darf euch herzlich begrüßen und ebenso den Mo. Ja, hallo Rio, hallo Zuhörer. Ja, Folge 33, jede Menge Themen heute wieder. Oh ja. Keine Ahnung, wo wir anfangen, aufhören sollen bei so vielen Themen. Ich weiß gar nicht, wie wir das alles schaffen sollen hier, ja. Ich hoffe, die Leute haben sich genug Schokolade, Chips, Cola und andere ungesunde Dinge für die Nerven zusammengestellt. Und weil ist ja kein Problem, du hast ja am Schluss noch eine App, die du vorstellen willst, da kann die das alles wieder wegschaffen, was die sich da angefressen haben während Uncast. Ja, da macht es Spaß, 15 Kilo drauf zu fressen und wieder gleich wieder abzunehmen. Ja, genau. Aber fangen wir erstmal ganz langsam an, ja. Langsam, nicht zu langsam. NEC legt nach. Wir haben ja gesagt letztes Mal, dass LG das dünnste Smartphone, nein, halt nicht LG war es, Samsung, das dünnste Smartphone auf den Markt bringt, das mit dem Galaxy S2. Und jetzt kommt NEC und hat seinerseits wieder das dünnste Smartphone. Du weißt ja, das ist die erste Version des neuartigen Clubphones, weil ich denke, das kann man relativ einfach biegen. Ja, allerdings, ja. Oh Mann. Ja, irgendwann kann man das so als Waffe benutzen, ne? Leider ist der Scherz schon im Internet rumgegangen, von daher ist es nicht mehr neu, ne? Aber so, ja. Als Waffstern oder wie? Ja, dann was, wenn einer kommt, hast du gleich ein Messer dabei. Brauchst nur dein Handy rauszuholen und dann so mit der Kante so, pssst, ne? Und dann. Also, dann hast du wirklich das Dünnste der Welt. Es war irgendwie fraglich, ob es dann irgendwann noch sinnvoll ist, aber es auf jeden Fall macht es dann einen eleganten Eindruck, ja, wenn es nicht so dick ist, nicht so groß ist. Die Smartphones sind ja immer von Unwissenden, ja, werden die beäugt, so von wegen, ach Gott, ist das Ding groß, was brauchen wir so ein großes Display, ja. Mhm. Ich meine, wenn man mal überlegt, das Ding ist gerade mal, 7,7 Millimeter. Ja. Dick und das ist ja Wahnsinn. Ja, Problem. Mit 105 Gramm, also das ist auch noch, da braucht man nicht Gewichtheber sein. Nee. Aber Problem ist halt, wenn je dünner das ist, desto breiter sieht es aus. Wenn also das Display einigermaßen groß ist und man vernünftig was machen kann damit als Smartphone, ja, dann sieht es natürlich größer aus. Ja. Je dünner es ist, ne, das weißt du ja, ne? Das ist so eine optische Regel, ne? Wenn etwas dünner ist, dann sieht es größer aus, als wenn es etwas dicker ist. Ne? Okay. Yep. Okay. Ich weiß nicht, damit kenne ich mich nicht so aus. Ich komme noch mal zurück darauf, ja, wenn wir bei deiner App sind, ja, von wegen. Okay. Twitroid. Funktioniert auch wieder. Das wurde ja abgeschaltet von Twitter. Wir hatten es gesagt, oder hatten wir es hier gesagt? Hatte ich es in der Rios Wochensicht gesagt? Ich weiß gar nicht mehr. Das war, glaube ich, bei Rios Wochensicht. Okay. Es kann sein, dass du es zu Zeiten hier mal kurz erwähnt hattest. Also auf jeden Fall hat Twitter die Apps von Uber Media gesperrt wegen Markenverletzungen, alles mögliche Krams, ja. Ziemlich undurchsichtig und willkürlich, aber es ist halt so, ja, wenn so eine Firma groß wird, wie Twitter, dann irgendwann sind dann die Anwälte an der Macht und die mahnen halt jetzt, beziehungsweise die sind jetzt halt darauf erpicht, alle Andeutungen im Namen von anderen Apps mit Twitter und so weiter zu unterbinden. Also kein Tweet, kein Twot, kein Twat. Doch, Twat, kein ja. Kein Twitch, kein Zwatsch. Doch, also, das schon. Aber Twitter darf nicht drin sein zum Beispiel. Oder Tweet darf man auch nicht im Namen drin haben und so weiter. Und die hatten eine App, die nannte sich Uber Twitter. Ja, ah ja, dann. Und das war dann wohl so viel. Ich frag mich noch immer, was mit Twitter-Feed passiert. Das ist das, was wir auch nutzen hier zum Verbreiten von unseren Podcasts und so weiter. Ja. Hast du sie darauf hingewiesen. Nein, das habe ich schon längst gemacht, ja. Jedenfalls, aber nicht wissentlich. Nur, da bin ich mal gespannt, wie das noch wird, ja. Aber gut, Twitterite funktioniert jetzt wieder. Die Firma hat sich den Anliegen von Twitter gebeugt, hat sich unterworfen und jetzt sind die Apps wieder freigeschaltet und deswegen funktioniert die beliebte Android-App Twitterite auch wieder. Oder Twitterite, ja. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Hast du die schon mal getestet? Ja, die ist ziemlich gut. Ich habe die früher, als die noch, die hieß anders da früher. Weil ich meine, mit TweetDeck sind wir ja eigentlich ganz, ganz zufrieden, oder? Ja, TweetDeck ist halt für mehrere Accounts. Also das heißt, wenn man zum Beispiel auch Facebook hat oder Google Buzz, dann ist es natürlich sehr, sehr gut. TweetDeck ist auch gar nicht mal schlecht, ja. Also kann man nichts sagen. Kommt drauf an, wenn man jetzt nur Twitter braucht, würde ich sogar vielleicht das Twitterite vorziehen. Aber wenn man natürlich noch andere Services benutzt, dann auf jeden Fall das TweetDeck. Das ist ja fast schon unschlagbar. Ja, ja, aber ich muss dir sagen, jetzt weil du jetzt gerade erwähnst auch wieder, dass Twitter da jetzt um sich schlägt. Ich habe ja nachher auch noch was in dieser Anklage- und Abmahne-Polka, ja, der momentan überall stattfindet, weil auf dem Android-Markt passiert einiges. Ja. Ja, warum soll man eigentlich warten? Leg doch gleich mal los. Das ist nämlich sehr interessant. Da bin ich nämlich auch sehr, sehr versessen drauf. Ich hab davon noch nichts gehört. Ja. Und du hast hier was schon reingeschrieben hier in die Liste. Sag mal, was hat es denn damit auf sich? Also, was hat es auf sich? In den USA gibt es ein Unternehmen. Mhm. Das ist ein Online-Bezahldienst, der nennt sich Xoom. Also, oder ist die, das Unternehmen nennt sich Xoom Corporation. Ah. Ja. Nein. Und die wollen jetzt natürlich die Kohle sehen für die Verwendung des Wortes Xoom. Oh nein, nein, nein. Und die Klage ist schon eingereicht. Das ist echt eine Seuche. Ja. Die wollen doch, alle nur Kohle abzocken. Ja, das geht noch weiter. Das geht noch weiter. Oh. Das geht noch weiter. Und zwar HTC bringt ja das Cha-Cha raus. Ja. Es gibt aber die Firma, die heißt, das ist ein Antwortdienst, Frage-Antwort-Dienst, heißt Cha-Cha-Com. Okay. Kommt aus Taiwan und die wollen auch Flocken sehen. Vielleicht kommt ja irgendwie so eine Tanzschule, eine große, eine internationale und verklagt dann beide wegen dem Namen, weil Cha-Cha-Cha eben auch ein Tanz ist. Nein, oh Gott, nein, das darf doch alles gar nicht wahr sein. Ja, also, es ist mal wieder herrlich. Es ist mal wieder absolut herrlich, was da abläuft. Naja, gut, ich meine, mittlerweile verklagt ja jeder jeden. Ich denke, gut, bei Xoom bin ich mir nicht ganz so sicher. Bei Cha-Cha, gut, HTC weiß ich nicht, inwiefern die das jetzt lustig oder inwiefern die aggressiv sind. Ich denke auch, dass Cha-Cha einfach zu gebräuchlich ist, um da jetzt was draus zu drehen. Aber Xoom, da sieht es schon anders aus. Ja, Xoom kann... Weil Xoom ist ein Kunstwort und... Ja, bei uns wäre es kein Problem, weil die sich ja nicht berühren gegenseitig. Ja, also es ist ja eine andere Ware. Ich weiß nicht, wie das in der USA ist, ob das jetzt in Österreich, ob das genauso ist wie zum Beispiel in Österreich, ja, dass eben hier, also für eine bestimmte Sparte das gemacht werden muss. Ne? Naja, egal. Ja, ist kein Thema. Ich registriere einfach das Wort. Ah ja, genau, richtig. Ja. Das ist gut. Ja. Oder das Wort End. Ah, meine Güte. Dann bin ich bald Multi, glaub mir. Wahnsinn. Ich meine, hat man da überhaupt noch Lust, irgendwas zu entwickeln, wenn das so, wenn das wegen diesen Namen und Kram, ich mein, man muss ja bei allem, was man macht, ja, im Prinzip kann man immer verklagt werden, egal was man tut. Ja, ja gut, ich meine, man weiß es ja vielleicht gar nicht. Ne? Ich mache einen was weiß ich kreiere irgendwas, das heißt Dingel, Dangel, Dungel. Und irgendjemand in Afrika, in irgendeinem Dorf, hat schon mal einen Zahnputzbecher erfunden, der Dingel, Dangel, Dungel heißt. Und schon kriege ich hier Abmahnungen ohne Ende. Also ich hab ja gerade vorhin in der Rüges Wochensicht was gesagt wegen dem Fall von diesem PS3-Hacker. Da hat jetzt Sony den PS3-Hacker verklagt auf etwa 1 Million Euro. Der hat gesagt, es ist ihm alles jetzt egal, ja. Er wird nicht aufhören, Linux auf die PS3 zu hacken, egal was Sony macht, egal ob er ins Gefängnis muss, egal wie viel er zahlen muss, er kann sowieso nicht zahlen, meint er. Und er hat gesagt, die einzige Möglichkeit, ihn zu stoppen, ist, wenn Sony ihn tötet. Fertig. Er wird nicht aufhören. Und Das ist ja mal ein Statement. Ja. Also der hat wirklich Lust, was zu entwickeln. Ja. Also für Leute, die jetzt nicht ganz so extrem sind, entwickeln, ja, aber trotzdem Lust drauf haben, die können aber bei Green Robots mal reingucken. Green Robots bietet nämlich teilweise auch kostenlose Videokurse an, um die Entwicklung für Android ja, zu lehren. Also es ist, hört sich so schlimm an, aber es ist ganz lustig gemacht. Es sind aber ernsthafte Kurse und ja, wer da reinschnuppern will, wie gesagt, es gibt auch etliche kostenlose Videos. Ich weiß gar nicht, gibt es bei dem vielleicht sogar nur kostenlose Videos? Ich habe da gar nicht die Zeit gefunden, jetzt genau zu stöbern. Auf jeden Fall macht das einen sehr guten Eindruck, was sie da tun. Und Green Robots scheint da auch ziemlich fit zu sein bei dieser Android-Entwicklung. Und wer sich dafür interessiert, kann da mal reingucken. Ja. Ja, du weißt ja, ne, dass Leute sich dann auch mit Dalvik auseinandersetzen müssen. Ja, ich meine, ohne Fleiß kein Preis. Ja. Okay. Also Leute, ihr könnt euch gerne Dalvik antun und könnt dann mal drüber berichten. Wir werden uns freuen über euren Frust. Ja, gut, ich meine, Nein, was nicht soll's? freuen, wir werden mitleiden. Ich meine, was soll's? Was sollen wir machen? Ja, geht halt nicht anders. Muss man durch, wenn man kleinere Apps machen will. Wenn man natürlich jetzt größere Projekte macht, dann kann man auch nativ übrigens in C++ programmieren. Aber ich glaube, da braucht man spezielle Kits dazu, wenn ich das richtig weiß. Aber bin da ein bisschen überfragt. Aber wenn wir schon am Programmieren sind, ja, das auch für die Entwickler, die eventuell zuhören, das SDK ist draußen für Ja, ja. Honeycomb. Ja, genau. Für Honeycomb, ja. Das 3.0er SDK ist jetzt in der finalen Version auch verfügbar. Richtig, also man kann auch, wenn einer jetzt nicht gerade der Entwickler ist, aber mal reingucken will in Honeycomb, im SDK kann man ja Honeycomb laufen lassen. Ja. Ich muss allerdings sagen, es ist extremst träge auf dem PC. Ja. Das musst du Und optimieren. Da gibt es verschiedene Einstellungen. Ich habe es mir fast schon gedacht, dass du das jetzt sagen wirst. Es ja, das liegt auch an meiner Maschine. Darfst nicht vergessen, dass da nicht so viel Power drin steckt. ja. Es Und dass es damit auch zusammenhängt. Aber auch andere berichten darüber, dass es halt sehr träge ist. genau. Es sieht sehr hübsch aus. Ich muss sagen, ich freue mich schon drauf. Ja, also mir gefällt es sehr gut. Ich hoffe, dass Arkos irgendwann demnächst ein Honeycomb liefert. Ich gehe mal aber davon aus. Ich denke, jeder Tablet-Hersteller wird versuchen, so schnell wie möglich Honeycomb drauf zu machen. Ich bin mir noch nicht ganz so sicher bei Honeycomb. Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht genau, was ich davon halten soll. Ich werde mir das jetzt auch nächste Woche mal anschauen. Muss erst noch was hier neu installieren bei mir. Und dann werde ich mir das SDK drauf machen und dann schaue ich mir das mal an. Also das, was ich gesehen habe, ist wirklich für Tablets sehr, sehr gut geeignet. Aber ich frage ab welcher Größe, also 7 Zoll bin ich mir zum Beispiel nicht ganz sicher, dass es sehr, sehr toll Ah, rüberkommt. doch, doch, ich Naja, denke schon. nein, da bin ich ehrlich gesagt ziemlich skeptisch, weil ich sehe schon auf den Screenshots, kann man leicht erkennen, bei dem Zoom beispielsweise, dass manche Elemente dermaßen klein sind, dass es selbst auf dem 10 Zoll Display ja, schwierig anzutippen sind, wenn viel drauf ist auf dem Display. Und beim 7 Zoll ist das Ganze nochmal eine Ecke niedriger. Einer hat es ja geschafft und hat auf das Nexus One das Honeycomb portiert. Ja. Ja, also es tut mir leid, ja. Da, Auf Nexus. ja, also ich Okay. meine. Vor allen Dingen sollte man nochmal aufräumen. Ich habe jetzt in dieser Woche schon mehrmals wieder auf Webseiten gelesen, wo Leute geschrieben haben, Honeycomb ausschließlich auf Dual-Core-Maschinen. Ja. Absoluter Blödsinn. Also ich Es muss. ist absoluter Blödsinn. Honeycomb benötigt Nein. keine Dual-Maschinen. Absolut Ich nicht, weiß nicht, nein. warum dass sie das alle schreiben. Sind die Ja. blöd oder was? Nein. Ach ja, die sind halt. Momentan Einer ist. hat's geschrieben und jetzt schreiben es alle wieder. Ja, so ist das genau. Das hat nichts mit Blöd zu tun. Da lässt man sich einfach auch mitreißen. Auch wir hatten jetzt schon ein paar Mal wegen den Versionsnummern zum Beispiel, ja, falsch gelegen. Ja. Weil, ich weiß nicht, was das mit diesen Versionsnummern auf sich hat. Anscheinend weiß es Google selbst nicht mehr genau. Muss man ganz ehrlich sagen, ja. Das ist ein totales Durcheinander. Jetzt, es hat ja geheißen, 2.4 soll kommen. Und das hat man auch gesehen auf einem Vorabmodell, wohlgemerkt in Deutschland, von einer anscheinend Testerin von Google. Ja. Und da war 2.4 drauf auf diesem Nexus One. Jetzt heißt es von Google, es gibt kein 2.4. Ja, Das ist 2.3.3. Allerdings ist es auch wieder ein Mitarbeiter. Ich habe mir da auch schon mal Gedanken drüber gemacht, ob nicht vielleicht einfach die Geschichte gefaked war. Weil ich kann ja, wenn ich ein Gerät route, solche Anzeigen auch manipulieren. Ach so, ja, okay, gut. Und ich habe mir schon überlegt, ob das Ganze nicht ein Fake war. Oder vielleicht, das ist, meine, es gibt ja ein Bild und ein Video dazu. Genau, und da fängt es jetzt wiederum an. Das kannst du ja auch wieder faken. Ja gut, aber wenn wir jetzt so anfangen, dann können wir auch drauf, können wir auch hingehen und sagen, ja, die Google faked auch. Ja. Ich meine, es ist auch nur ein Mitarbeiter, der das wieder gesagt hat. Es gibt keine öffentlichen Stellungnahmen von Google. Und wenn ein Google-Mitarbeiter was sagt und nächste Woche sagt ein anderer Google-Mitarbeiter wieder was anderes, also wie gesagt offiziell bei einer Pressekonferenz, ja, was soll man denn noch glauben? Also Fakt ist, Android 2.3.3 kommt jetzt für das oder ist jetzt draußen für das Nexus One und Nexus S. Ja, das gibt's jetzt zum Runterladen oder es wird in den nächsten Wochen über OTR kommen. So, aber sagt jetzt OTR? Doch, ja, OTR. Ja. Genau. Genau, und deswegen wird es jetzt eben Schwierigkeiten geben mit der 2.4. Angeblich soll eben das 2.3.3 das sein, was als 2.4 angekündigt wurde. Frage ist, wie heißt die nächste Version? Wie heißt Ice Cream? 2.4, 2.5, heißt sogar 3.1, weil es ja wieder geheißen hat. Und damit auch nochmal bestätigt, dass es zwei sogenannte Branches gibt. Einmal eines für Tablets und einmal eines für Telefone. Das, was wir auch schon ein paar Mal gesagt haben. Nur jetzt heißt auch, das, was wir auch gesagt haben, dass die dann irgendwann mal wieder zusammengehen. So, und jetzt, das hat wieder Eric Schmidt gesagt, jetzt gibt's wieder Spekulationen, wird die nächste Version zusammengehen? Jetzt schreiben wieder alle, ja, also die nächste Version ist Honeycomb und also ist für Tablets und für Telefone gleichermaßen. Das hat er gar nicht gesagt. Das hat er mit keiner Silbe gesagt. Er hat nur gesagt, dass die dann irgendwann zusammengehen werden. Und er hat nur angedeutet, dass einige Elemente von Honeycomb bei diesem OS, das mit I anfängt, hat er selbst gesagt, drin sein werden. Er hat aber nie behauptet, dass jetzt schon die Branches wieder zusammengeführt werden, also die Zweige der Entwicklung. Und ich denke, das wird auch noch einen Moment dauern. Ich denke nicht, dass das jetzt schon passiert. Weil es ist noch zu früh. Ich habe noch nichts gesehen, ja, von einer Möglichkeit, Honeycomb auf ein Telefon zu bringen. Außer diese Portierung, die natürlich einfach so gemacht wurde auf Nexus One. Das geht nicht. Ja, es sei denn, man erfindet noch das Klapp-Handy, das man auf 10,1 Zoll ausklappen kann. Ja, genau. Es ist einfach ein 10 Zoll Display ausgelegt. Basta. Ja, und jetzt kann man, ja, man kann es machen, man könnte es tun, nur ist es vernünftig? Nein. Und hier ist nämlich das, was mich stört. Will ich Honeycomb auf meinem Handy haben? Nein. Nein. Gottes Willen. Ja, es ist, ich meine, auf dem Handy muss es ja wirklich nur tipp und da und ja. Und keinen großen Schnickschnack. Ganz genau. Weil ich erstens muss ich es ja sehen können auf meinem kleinen Display, dann muss ich es gut bedienen können. Ja. Und für was habe ich es denn auf dem Handy? Ich muss mal schnell rauszucken, mal schnell meine Dampfnudel, die ich gegessen habe, eintragen. Da komme ich später dazu. Ja? Ja. Da habe ich keine Zeit, da ewig lang rumzuscrollen, zu machen, zu tun, es muss schnell gehen. Genau, und, so ist es. Eben. Und Honeycomb ist halt eben ein System, was, ja, wo ich gemütlich auf der Couch, ja, da habe ich, da sieht's auch hübscher aus, da tue ich mehr hin und her spielen, hin und her scrollen, genau. Machen, tun. Also. Es gibt auch mehr Möglichkeiten, aber die Möglichkeiten, je mehr Möglichkeiten es gibt in der UI, desto komplizierter ist es auch zu bedienen. Und wenn man jetzt zum Beispiel dann eben ein Tablet hat, bei dem man eben nicht diese Aufgaben machen muss, wie bei schnell bei meinem Handy, so zack, zack, zack, ja, dann ist das ja wunderbar, aber beim Handy möchte ich bitte eine andere UI haben, ja, und so wird es auch passieren, und so ganz erfreut bin ich ehrlich gesagt noch nicht, dass diese Branches wieder zusammengeführt werden sollen, weil was das heißt, dürfte ja klar sein. Wir haben ein System für Tablets und für Handys, und das bedeutet, dass dieses aufgeplustert ist, ja, bis zum geht nicht mehr. Das wird Unmengen von Speicher brauchen, weil es müssen zwei verschiedene Versionen drin sein. Einmal muss das System erkennen, es ist auf dem Tablet installiert. So, jetzt die Tablet-UI mit allem drin dran. Aber das ist ja alles schon enthalten drin, wenn das auf dem Handy ist und man eben nur die Handy-UI sieht. Dann ist die komplette Tablet-UI, die man überhaupt nicht benötigt, mit drauf und dann brauchen die Handys, ja, also ich würde sagen, doppelt so viel Speicher, ja, weil das wird ein sehr, sehr großes System sein, das kann sich auch jeder angucken, das SDK von Honeycomb, ja, ist riesig, ja, im Vergleich zu dem alten und das System auch, ja. Weil die eben für andere Dinge ausgelegt sind. So ganz so begeistert bin ich noch nicht von dem Gedanken, dass das so schnell wieder zusammengeführt werden soll. Deswegen hoffe ich, dass auch noch die nächste Version dieses mit dem i, ja, was das, warum er das gesagt hat, ich weiß es ehrlich nicht, kann man nur spekulieren drüber. Aber vielleicht gibt's interne Querelen, weil der Andy Rubin hat ja gesagt, das ist Ice Cream Sandwich und nicht Ice Cream. Und vielleicht geht da jetzt Eric Schmidt hin und sagt, okay, so gesichert ist das noch nicht, ob das jetzt Ice Cream oder Ice Cream Sandwich heißen soll. Deswegen sage ich einfach das mit I. Ja. Das mit I. Das, ja, hat gesagt, das mit I. Ja. And Ice Cream, keine Ahnung. In Wirklichkeit wird das die nächste Version wird iOS sein, fertig so. nicht so laut, sonst werden wir verklagt. Oh Mann. Was? Wir werden verklagt, von wem? Von Apple. iOS. So, ja. Ich mach's jetzt wieder PS3-Hacker. Nirgends Pott schreiben, ne? Ich mach jetzt wieder PS3-Hacker, ja? So, jawohl, was für. Komm her, ja, ihr müsst mich töten. Ich hab Politik gegeben und sag, ich gehe auf den Pott, ja? Ja, dann steht sofort Apple hinten dran, sagt $300. Ja, dann sag ich so, greif mal einen nackten Mann in die Tasche, so, fertig. Genau. Ja. Ah. Mein Android-Tablet kriegen die eh nicht, ja? Only, wie hat das Clint Eastwood gesagt? Over my dead cold body oder so, ja? Genau. Ja, wenn, dann musst du es aus meinen toten, kalten Händen nehmen. Ja, genau, das war der Spruch, ja. Genau, aus meinen toten, kalten Händen. Genau. Sonst kriegen die es nicht, ja. gut, also 2.3.3, egal was das jetzt ist, ob das jetzt das ehemalige 2.4 ist oder nicht, diese Version ist jedenfalls draußen. Es wurde nochmal groß bekannt gegeben, dass da jetzt WebM-Unterstützung mit drin ist, sehr schön. Und da warten wir ja schon lange drauf, ne? Genau. Android aktivieren, ja, da werden wir auch noch lange drauf warten müssen, ganz kurz noch dazu, wegen Honeycomb und so weiter. Also wegen 7 Zoll und so. Ich glaube nicht, dass es aufs Galaxy Tab kommt. Ich sag's ganz ehrlich. Ich bin auch nicht sauer drüber, weil ich muss Honeycomb auf dem 7 Zoll Tablet nicht unbedingt haben. Ich bin sehr, sehr zufrieden mit dem Galaxy Tab, ja. Und ich wüsste jetzt nicht, was ich da groß anders haben will. Das ist super schnell, das ist schön. Und das ist genau so, wie ich mir es vorgestellt habe. Ich will jetzt Gingerbread drauf haben, klar, weil das noch von der UI ein bisschen verbessert ist. Aber nur minimal halt, ja, zum Beispiel diese dunklere Oberfläche wird mir besser gefallen, wobei ich nicht weiß, was Samsung eben jetzt daraus machen wird. Die werden es sicherlich wieder anpassen. Die machen es dann wieder heller. Ja, wahrscheinlich, ja. Gut, und jetzt ein paar neue Funktionen, eben WebM und so weiter, das ist alles wunderbar, das müsste ich haben, ja. Das wird auch kommen. Ja, das hat Samsung ja schon deutlich gemacht. Honeycomb wird wahrscheinlich nicht aufs Galaxy Tab kommen. Ja, denke ich nicht. Also ich bin mir da nicht so sicher. Ich glaube, alles, was irgendwie Tablet heißt oder genannt wird, wird man versuchen, in diese Richtung zu gehen. Also ich war auch der Meinung mal, ja, weil das mal gesagt wurde von Samsung Indien, aus Indien, ja. Da hat der Chef gesagt, das wird auf jeden Fall kommen. Und dann kam aber sofort die Stellungnahme von Samsung International, dass es nicht bestätigt werden kann. Fertig. Ja, und das heißt bei mir, die werden kein Honeycomb bringen. Und wenn man die Samsung-Update-Politik sieht, dann glaube ich es auch ehrlich gesagt nicht. Da kann man froh sein, wenn in absehbarer Zeit Gingerbread kommt aufs Tab. Ja. Weil ich meine, guck mal, es ist jetzt schon Android, ich glaube, 2.2.2 draußen. Ja. Ja. Und ja, aber nicht auf dem Tab. Das ist immer noch 2.2 normal. Samsung hat noch kein Update rausgebracht dafür. Und ich weiß nicht, also wie gesagt, ich hoffe, dass es irgendwann mal die Gingerbread-Version gibt, aber Honeycomb rechne ich nicht damit. Gut, also. Dementsprechend nochmal, Android-Aktivierungen, ja, zählen nicht, wenn ein Gerät geupdatet wird, ja, oder man zum Beispiel einen neuen Google-Account einträgt, sondern jedes Gerät, jedes Android-Gerät hat eine eindeutige Identifikationsnummer, ja. Und nur wenn diese Identifikationsnummer das allererste Mal gesendet wird an den Aktivierungsserver von Google, wird diese Aktivierung gezählt. So, um mal diesen Lügen von anderen Firmen gleich mal jetzt hier einen Riegel vorzuschieben. Ja, die werden es zwar trotzdem tun, aber egal. Dazu könnt ihr euch ein Video ansehen. Android aktivieren rund um die Welt. Das ist verlinkt in unserem Begleittext auf uncast.netcast.com und da werdet ihr ein wunderhübsches Video sehen, wie alles zustande kam, seit Android herauskam, wo, wie die Geräte aktiviert wurden. Und da kann man so richtig schön sehen, in dem Moment, wo Motorola Droid rauskam. Die ganze schöne Countdown, jetzt Motorola Droid in 3, 2, 1 und dann, wumm, leuchtet die ganze USA wie verrückt. Ich kann nur sagen, guckt euch das Video ja mit zu zweit an. Weil ihr braucht jemand, der euch euer Mundwerk mit der Zange wieder schließt, ja, weil ihr werdet so ja baff sein, wie da die Freischaltungen förmlich explodieren. Ja. Leider total ohne Hintergrundmusik. Ich habe in dem Artikel, der verlinkt ist, ja, habe ich gleich noch unten ein entsprechendes Lied eingebunden. Da klickt ihr zuerst unten auf diese Flashbox, auf dieses Lied, zack, und dann auf das Video und dann könnt ihr es richtig genießen. Das passt perfekt dazu, ja. Und gut, also so sieht's aus, ja, Aktivierung rund um die Welt. Schaut auch bei der Aktivierung des Samsung Galaxy S, schaut da noch nach Japan, was da passiert. Sehr schön, sehr schön. Ah, herrlich. Das hat so richtig die Woche wieder gerettet, das Video, ja. Das werde ich jetzt so bei allen Sätzen, die ich sage oder die ich schreibe, irgendwo werde ich das mit verlinken. Du, ich habe noch was, weil du jetzt sagst Milestone beziehungsweise Motorola Droid hier auch ein Thema war. Motorola hat sich endlich mal zur Update-Politik geäußert. Oh je. Mhm. Und was haben sie gesagt? Du weißt ja, ich bin ja richtig stinkig. Auf Motorola. Ja. Und die Christy Wyatt hat auf dem Mobile World Congress sich allgemein, wie gesagt, zur Update-Politik geäußert. Mhm. Die wollen es in Zukunft viel, viel besser machen. ja, doch. Tja, in Zukunft. Ja, in Zukunft. Dann, ja, ich will jetzt nicht erwähnen, dass das schon wieder was Milestone-Update verschoben wurde. Aber jetzt explizit auch bei Tablets und so weiter wollen die mehr ja Augenmerk, mehr Acht drauf haben, da dass muss Aktualisierungen da gut, sind. Gut, dass du das jetzt sagst. Ich habe es zwar jetzt nicht verlinkt, weil ich weiß auch jetzt nicht mehr, wo ich den Artikel gelesen habe, aber das Problem ist, dass Motorola Xoom wird in den USA als pure Google Experience verkauft, ja. Also das heißt mit dem richtigen Honeycomb, ohne Modifikation. Das hat, da hat man ja auch mal drüber spekuliert, wegen dem Motoplur-Kram, ja. Aber in dem Xoom-Gerät in den USA ist das Original drauf, Original Honeycomb. Jetzt halte ich fest, es wird angekündigt, dass es in Europa mit Motoplur wird und kein Original Honeycomb drauf ist, sondern eben die angepasste Version von Motorola. Dann kann ich nur eins sagen, das war's. Das ist traurig, war's. Das ist sehr traurig. Damit ist es besiegelt. Ich werde mir kein Xoom kaufen, wenn nicht die Original Honeycomb Oberfläche drauf ist. Diesen Motorblur-Kram brauche ich nicht nur auf dem Tablet. Was ich nicht verstehe, ist, dass sie nicht einem einfach die Wahl lassen. Ja. Ja? Dass sie sagen, okay, wir machen es irgendwie als Kit in den SD-Bereich rein oder irgendwie sonst dazu und man hat dann beim Boot die Wahl, entweder das oder das. Ich finde es auch wieder mal richtig typisch. Wieder ist Europa zweite Klasse, weil, tut mir leid, das ist ein gewaltiger Schritt rückwärts, wenn in den USA das Original verkauft wird, Honeycomb, und bei uns wird wieder nur die Motorola-Version verkauft. Das ist echt traurig. Ja, und ich bin damit nicht einverstanden. Wir Deutschen brauchen ein anderes Brot. Ja, ich bin damit echt nicht einverstanden und das war's dann mit dem Xoom bei mir. Was soll ich dazu noch sagen? Galaxy Tab. Galaxy Tab. Das ist das Thema. Das 10,1 Zoll Galaxy interessiert mich, muss ich sagen. Ja. Da spekuliere ich damit vielleicht sogar, weil ich habe dir ja auch schon gesagt, wir wollen uns eventuell noch ein zweites Tablet zulegen, weil das Akkus kriege ich ja nicht mehr in die Hand. Und ja, er lacht, aber es ist fast so, ja. Und mein Gedanke ist, ob das ganze Galaxy heißen soll. Also ich bin noch ein bisschen am Kämpfen, aber das macht für mich den interessantesten Eindruck. Ja, ich habe ja schon gesagt, also ich bin mit dem 7 Zoll absolut zufrieden. Jetzt kommt ja das Galaxy Tab 8.9 raus, mit 8.9 Zoll und mit 10.1 Zoll. Das 8.9 soll im März starten. Xoom ist in den USA jetzt erhältlich, allerdings weiß ich nicht, ob das 8.9 Zoll also bei uns auch im März starten wird. Ja, das weiß ich noch nicht. Du meinst das 10.1? Nein, 8.9. Es gibt ein Galaxy Tab 8.9 und das Galaxy Tab 10.1. Von dem Galaxy Tab 10.1, da habe ich noch keine Informationen, wann das startet. Bei dem 8.9, das soll im März starten. Das habe ich gemeint. Das 8.9 soll jedenfalls im März starten. Nochmal, du hast leider jetzt zwischenrein gehakt, wegen Motorola. Da hatten wir eine Anfrage auf unserer Facebook-Seite, ob es denn noch sinnvoll wäre oder was wir von einem Motorola Backflip halten. Oh, erst du, dann ich. Erst, okay, gut, also ich habe schon geschrieben auf den Kommentaren bei Facebook, ich würde es nicht mehr raten, weil es ist immer noch 1.5 drauf und es wurde schon angekündigt, dass Backflip nicht mehr aktualisiert wird. Backflip ist auch, muss man ganz klar sagen, da kann man auch jetzt in dem Fall Motorola keine Vorhaltung mehr machen, das Gerät ist schon alt. Also man darf, wenn man das sich jetzt kauft, dann muss einem klar sein, dass es ein altes Gerät ist. Das wird nicht mehr supported, also supported in dem Sinne mit Updates, wird es nicht mehr versorgt und so weiter. Und deswegen muss einem das klar sein, wenn man das jetzt kauft, dass das Gerät veraltet ist. Man kann nicht mehr alles drauf machen. Android 1.5 Anwendungen werden immer knapper im Market. 1.6 ist also minimalst Voraussetzung. Selbst da gibt es immer weniger Anwendung dafür. Eigentlich sollte jedes Handy, jedes Gerät, das was man jetzt kauft, mindestens 2.2 haben. Ja? Sonst sollte man sich das, wenn man ein aktuelles Gerät haben will, sollte man sich das nochmal überlegen. Deswegen, das Motorola Backflip hat auch, sag ich mal, nie so die guten Wertungen bekommen, selbst als es noch aktuell war. Ich würde sagen, wer jetzt wegen dem Design des Backflip unbedingt will, okay, klar, das soll das natürlich schon. Es soll einem aber klar sein, dass es dafür keine Updates gibt und dass die meisten Apps auch nicht mehr laufen darauf. Also ich hätte es nicht besser ausdrücken können. Also ich hätte auch gesagt, auf gar keinen Fall. Technisch hat das Gerät halt leider nur die Möglichkeit, wie schon erwähnt, 1.5 laufen zu lassen. Warum, liegt klar auf der Hand. Je defiziler die Technik, desto schwieriger ist eine Anpassung auf eine neue Android-Version vorzunehmen. Und jetzt ganz ehrlich, wer möchte denn noch mit 1.5 Anwendungen rumhampeln? Also ich würde es auf gar keinen Fall machen. Okay. Ja, fensterbasierte Android UI. Das ist gerade das Gegenteil davon, während wir noch hier beim 1.5 mit uralt Technologie zu tun haben. Fensterbasierte Android UI, das heißt also, man soll diese Android UI von Xonos, ja, die kann man so benutzen wie unter Linux, ja, da hat man richtige Fenster, die man verschieben kann und so weiter und so weiter. Für Tablets, ja, gut, okay. Könnte man sich's überlegen, ja. Würde sicherlich den ein oder anderen ansprechen. Kann man es auch vorstellen, ehrlich gesagt, weil so die Fenstertechnik finde ich eigentlich gar nicht übel beim Tablet. Auf der anderen Seite muss einem dann auch klar sein, dass es nicht die gewohnte Tablet-Bedienung mehr ist, sondern mehr so die Laptop-Bedienung dann. Ja. Und wie das also, ich möchte es nicht. Ich möchte es deswegen nicht, weil gerade das Bedienen der Android-Oberfläche ist ein großes Plus durch die Einfachheit. Und das geht absolut verloren, wenn ich eine Fenstertechnik einbaue. Also dann kann ich mir auch ein kleines Netbook holen mit Atomprozessor und Windows. Ja, also dann brauche ich keinen Android mehr. Honeycomb ist ja schon an der Grenze. Ne? Die haben ja da schon so ja, ähnliche Sachen. Ja, aber es ist anders. Also ja, das ist nicht wirklich fensterbasierend. Aber ziemlich nah dran. Also das sind schon so Fensterelemente mit drin, diese sogenannten Fragments und so. Ja? Also die Fragments könnte man sogar als Fenstertechnik bezeichnen. Also ich denke, das Grundkonzept wird damit ausgehebelt, ja, der Bedienung von so einem Android. Mhm. Die Fenstertechnik ist eher meines Erachtens ein Schritt zurück. Das macht das Ganze erheblich komplizierter und unförmiger und nee. Ich möchte es nicht, auf gar keinen Fall. Oh, was haben wir noch? Ja, Umsatz für Arcos bescheren ja, die Wunder. Internet-Tablets. Ja, dazu gehörst auch du, lieber Mo. Du hast Arcos den Umsatz beschert. Ja, also den geht's anscheinend ziemlich gut momentan und das dank eben den Android-Tablets, den Internet-Tablets, die ganze Serie von den 2,8er bis zu den 10 Zoll-Geräten. Die Absätze waren sehr gut, also für eine Firma wie Arcos natürlich gesehen, ja. Die sind ja nicht hinterher gekommen. Die sind nicht hinterher gekommen. Sagen. Die haben geliefert, dann waren sie wieder ausverkauft überall. Dann kam die nächste Marge, zack, wieder ausverkauft. Und ich meine, wenn ich nicht vorbestellt hätte, hätte ich ja damals auch keins bekommen. Ja, ich hätte ja auch statt dem Galaxy Tab ein Arcos gekauft, ein 10-Zoll Gerät, wenn es denn lieferbar gewesen wäre. Aber ich bin halt so, wenn ich was haben will, dann will ich es sofort haben. Und wenn es verfügbar ist, dann ist das nächste, was verfügbar ist. Fertig. Und ich habe es allerdings auch nicht bereut, aber trotzdem, die Tatsache, dass sie nicht nur mehr Umsatz gemacht haben, hängt nur damit zusammen, weil sie nicht mehr Geräte haben zum Verkaufen. Ja. Das ist, muss man mal sagen. Ja. Aber die Umsätze sind sehr, sehr gut. Die Firma ist sehr, sehr zufrieden. Und es ist beachtlich für eine Firma, die aus Frankreich kommt, ja, und ist da schon ein bisschen ab vor diesem großen internationalen Markennamen sind. Ja. Klar, dass die nicht so viel verkaufen wie Samsung oder eben Motorola, das ist ganz klar. Aber für ihre Verhältnisse sind die Zahlen recht gut. Ja. Mhm. Und die sind dann nach wie vor ist es auch ein ausgezeichnetes Gerät mit kleinen Macken, aber das haben ja heute alle Tablets, so ein paar kleine Macken, außer vielleicht ein Samsung, okay. Nein, Scherz beiseite. Auf jeden Fall ist Arcos immer bemüht, auch aktuell zu bleiben. Es ist nämlich auch jetzt eine neue Firmware wieder rausgekommen, die 2.1.8. Und da möchte ich vielleicht noch mal einen ganz kurzen Overview geben, was sich geändert hat oder was sich verbessert hat. Also am Keyboard-Layout wurde nochmal gearbeitet, dass noch weitere Sprachen unterstützt werden. Die HTTP-Proxy-Settings sind jetzt endlich enabled, weil da gab es Probleme. Dann beim Scanning von Netzwerkfreigaben, das hat nicht so richtig funktioniert. Das funktioniert jetzt auch wieder erheblich besser. Mhm. Dann die Batterieanzeige ist verbessert, auf jeden Fall. Am Sound haben sie wohl was gemacht, wobei da konnte ich eigentlich nichts Schlechtes feststellen. Level, naja, Musik auch, ja, Video-Unterstützung H264 HD wird jetzt unterstützt. Aha. Also Video unterstützt, das ist jetzt muss man fast alles, also irre, was Video jetzt schon unterstützt in dem Bereich. Mhm. Also jedes Mal, wenn ein Update kommt, ist wieder ein neues Format dabei. Auch nicht schlecht. Ja, dann gab es ein Problem, genau das bei im Schlafmodus nach der Reaktivierung im Video kein Bild mehr war. Das haben die auch behoben. Mhm. Und ja, Wi-Fi, das ist ja so das Hauptproblem bei dem. Da gibt es immer wieder mal Probleme mit dem mit den Standby. Da haben sie jetzt wieder dran gebastelt und behaupten wieder mal, es wäre behoben. Ist es so? Ich muss sagen, bisher kam das Problem nicht mehr. Okay. Wobei, das war beim letzten Mal am Anfang auch so. Wo wir okay. Merken, ja, und was auch absolut genervt hat, ist, im Hintergrund läuft immer eine Aktualisierung der Multimedia-Bibliothek. Mhm. Und wenn man Files gelöscht hatte, hat er das manchmal nicht gerafft und hat dann, wenn man diese Datei starten wollte oder den Eintrag starten wollte, Fehler gebracht. Mhm. Also das haben sie wohl auch behoben. Okay. Ja, das zum Thema Update 2.1.8. Okay. Ja, Du hast ja eine Historie verlinkt. Genau. Da ist die gesamte Historie der Updates. Und da kann man auch mal einfach mal einen Blick reinwerfen und mal gucken, was sich wie, wo, warum, wieso getan hat. Okay. Samsung Galaxy S2 wird im März kommen. Ja, so sieht's aus. Auch im März. März ist ja der Monat der Android-Handys anscheinend, vor allem bei uns. Ja, wenn also noch das Galaxy Tab 8 9 auch bei uns rauskommen sollte im März, dann haben wir also schon das Tablet. Wir haben das Nexus S, das jetzt rauskommt im März, und wir haben das Galaxy S2, das rauskommt im März, und auch das LG P990 Optimus Speed Dual Core Handy soll auch rauskommen. Übrigens das Galaxy S2 natürlich auch ein Dual Core Handy, wir haben schon drüber gesprochen. Ja, und jetzt siehst du mal wieder einen total ratlosen Rio, ja, der nicht weiß, was er machen soll, ja. Und der hat jetzt das Gerät gekauft, das am ersten verfügbar ist. Also, liebe Hersteller, wie so oft, ja, die Leute kaufen das, was als erstes verfügbar ist. Boom! Ist so langsam klar. Wird es ein Running Gag, weißt du? Ja. Weil jedes Mal sagst du, ich will ein anderes Gerät, weil wieder ein anderes schneller kommt. Ja, genau. Ja, na, es kommt ja auch darauf an, auf die Entwicklung. Weißt du, das Problem ist, ich könnte schon weinen, wenn ich morgens die Android-Nachrichten aus Übersee lese. Da könnte ich schon anfangen zu weinen. Ja, da kommen neue Geräte raus oder werden kurz vorher angekündigt, bevor sie erscheinen. Ja, und wir kriegen die Geräte, die vor einem halben Jahr mal aktuell waren, ja, oder vielleicht sogar noch länger. Das ist zum Heulen. Und ich habe keinen Bock, ein altes Gerät zu kaufen, ja, muss ich ganz klar sagen. Das habe ich ja auch schon gesagt, ich will ein Top-Gerät haben, das neueste Gerät, damit ich auch in 2 Jahren das Ding noch benutzen kann. Weil das ist dann nämlich gerade so knapp bei mir, weil ich eben alles mit den Handys mache. Und da habe ich keine Lust drauf, dass nach einem Jahr schon wieder einige Apps nicht bei mir funktionieren, weil das Handy zu langsam ist. Und das ist irgendwie die Überlegung halt mit dem Nexus S, ja. Wie sieht das aus? Ne? Aber ich habe mich ja entschlossen, dass ich jedes Jahr ein neues kaufe, damit ich wenigstens einigermaßen aktuell bin, weil ich, wie gesagt, ich sag's ganz klar, also ein Android-Handy, das man heute kauft, ist in 2 Jahren ist echt die absolute Grenze. Ja? Wenn jetzt halt unmittelbar zusammen mit einem Gerät, das schon über ein Jahr alt ist, weil das basiert ja auch auf einem Samsung Galaxy S9000, ja, dieses Nexus S. Nur ein bisschen verbessert eben diesen NFC-Chip drin, aber von der Leistung her ist es identisch. In dem gleichen Monat kommt dann Galaxy S2 mit neuester Dual-Core-Technik oder eben auch dieses LG P990. Ja, dann wird es eben wieder knapp. Dann sehe ich irgendwo gar nicht den Sinn, warum ich dann eben das Nexus S kaufen soll. Außer eben, und da sind wir wieder bei einem Knackpunkt, ja, das Original Gingerbread, das da drauf ist. Ja, statt eben wieder die angepasste Version von Samsung. Ich glaube, die Hersteller wissen gar nicht, was ihnen alles entgeht, wie viele Leute eher zum Beispiel dann ihr Gerät kaufen würden, wenn sie das Original Android drauf hätten. Ne? Aber kann man auch anders drum sehen, so ist es nicht. Also, das kommt im März, ja. Nochmal bei Samsung zu bleiben. Es gibt ein super Angebot, das habe ich gestern entdeckt, habe sofort gemacht, ist der absolute Wahnsinn. Für alle Besitzer von Samsung Galaxy Tabs gibt es kostenlose Folien, Pimp-Kits sozusagen von Samsung. Samsung sponsert die. Das heißt, wenn ihr das Aussehen eures Galaxy Tabs komplett verändern wollt, sowohl Vorderseite, also die Rahmen, als auch Rückseite, ja, dann könnt ihr bei Samsung auf die Seite gehen. Ich habe das verlinkt, ja, das ist ein spezieller Link. Und dort könnt ihr einen Gutscheincode beantragen. Und das ist nicht nur ein Gutschein, wo ihr dann 5 Euro nachgelassen bekommt, sondern das ist in der Tat ein Gutschein, der euch komplett dieses Folienkit kostenlos zukommen lassen. Und das Beste ist, ihr könnt selbst Designs entwerfen, Bilder hochladen. Somit könnt ihr alles auf eure Galaxy Tabs bringen, das Design so, wie ihr das haben möchtet. Es ist der absolute Wahnsinn. Und ich kann kaum erwarten, bis meine Folie ankommt. Lieferzeit soll 3 bis 5 Tage sein. Ja, ich werde also jetzt die Woche über bei jedem Geräusch an die Tür rennen und dem Postboten freudend entgegenstrahlen. Ja, Und das Paket aus der Hand reißen. hoffentlich ist nicht wieder die weibliche Vertretung da ist und denkt, ich wollte doch was von ihr. Aber das ist Hast du ein wirklich sehr eigenes schön. Motiv gewählt? Bitte? Eigenes Ja, Motiv gewählt, ja? sehr schön. Natürlich den Endcast. Ne? Ich werde noch nichts verraten davon, aber Achso. es wird es ich werde es euch dann zeigen. Ja, Ja, obwohl, dann, wenn du so sprichst, dann kannst du nur nackte Frauen oder irgend sowas sein. ja, genau. Meine Nachbarin. Ja. Oh Weißt du, Mann. an was mich das Ganze erinnert? An die Aktion von Nintendo mit den Wii-Schutzhüllen. Die gab es ja auch kostenlos damals. Ja, genau. Ja, es ist interessant. Also ich habe auch geguckt, dass das Gesamte hätte einen Gesamtpreis von 21,95 und nach Eingabe von einem Gutscheincode ist es null. Also herzlichen Dank an Samsung und alle Besitzer eines Samsung Galaxy Tabs. Euch sei gesagt, ihr könnt kostenlose Galaxy Tab Folien bekommen. Wie gesagt, im Artikel ist verlinkt an cast.net, cast.com. Und ja, dann dürft ihr euch freuen auf neue Designs. 1500 gibt es übrigens schon fertig. Also wenn ihr keinen Bock habt, selbst das zu machen, 1500 fertige Designs gibt es schon. Ah, so, ich habe noch was. Ein nützliches Tool habe ich entdeckt. Das wollte ich eigentlich App der Woche machen, aber ich habe da noch was Besseres entdeckt und es ist wirklich sehr, sehr klein, weil es wirklich nur ein winziges Tool ist. Timezone Converter. Für einige ist es, oder für viele wird es total uninteressant sein, weil das nur dann interessant ist, wenn man viel zum Beispiel im Internet schreibt, auch für andere Gebiete, nicht nur für das Gebiet, in dem man wohnt, weil ja Zeitzonen ist ja ein riesiges Problem. Dann könnt ihr euch mal auch, wenn ihr zum Beispiel einen Artikel schreibt und euch wundert, warum ihr, auch wenn er in Englisch ist, vielleicht so wenig Besucher aus den USA bekommt, dann könnte es damit zusammenliegen, dass ihr dann den Artikel veröffentlicht, wenn alle pennen. Wenn ihr genau wissen wollt, wo um wie viel Uhr tatsächlich die Zeit so und so ist, dann könnt ihr den Timezone Converter nehmen. Da könnt ihr nämlich oben die Zeit auswählen, die ihr konvertieren wollt, und unten könnt ihr auswählen, in welche Zeitzone. Das heißt, auch wenn dann zum Beispiel ihr liest, Google Pressekonferenz, 8 Uhr Pacific Time, ja, dann könnt ihr eingeben, 8 Uhr die entsprechende Zeitzone auswählen und dann eben unten sagen, okay, ich möchte jetzt die Zeitzone von Japan haben, weil ich bin gerade in Japan, ja, so. Und Träum weiter. ja, und dann könnt ihr das da sehen, ja, und könnt also so nicht immer habt so einen Überblick, wie viel Uhr das es gerade ist. Schön auch, ihr könnt euch zusätzlich in den Settings könnt ihr einstellen, dass auch immer die GMT-Zeit eingeblendet wird, auch UTC. Jetzt fälschlicherweise als genannt, aber na, was soll's. Das ist nämlich die Weltzeit. Ja, liebe Leute, es gibt eine Weltzeit, auch wenn sie niemand nutzt, es gibt sie und das ist der Ausgangspunkt von allen Zeitzonen. Das ist nämlich die Zeitzone 0. Und auf der basiert praktisch die Uhrzeit der ganzen Welt. Ja, und eigentlich eine Schande, dass im Internet nicht grundsätzlich mit GMT gearbeitet wird und jeder seine eigene Zeitzone angeben muss. Aber bitte, damit könnt ihr auch jedenfalls dann sehen, die Zeit in GMT für Astronomen besonders interessant. Ich sehe gerade, du hast noch was geschrieben über die Gmail-App. Ja, genau, die Gmail-App. Die hat, das hast du irgendwie ausgelassen. Ja, Mich ich interessiert mache mal, heute was du Kreuz. so dazu sagen Hast du möchtest. nicht gemerkt? Ich mache heute Kreuz und quer hier, ja. Ja, Kreuz und kreuz quer, und quer, es gibt ja. keine Ordnung, ja. Mach mal hin, nee, ich habe auch noch ein bisschen was. Ja, oh ja, dann haben die schon 51 mit. Erst tue ich noch ein bisschen auf die Folterspannung. Nein, die Gmail-App, Google Mail-App, ja. Was Interessantes war, und zwar, ich bin ja ziemlich gefrustet, weil es die Gmail-App bei uns nicht gibt. Das hat was mit Copyright-Dinger zu tun, weil irgend so eine Minifirma in Deutschland einen Prozess gewonnen hat gegen Google. Jetzt darf Google hier seinen Service eben nicht mehr Gmail nennen, sondern Google Mail. Total lächerlich, aber so ist es halt. Kann ich nichts machen. Aber das wird halt auch dann eben, sag ich mal, ja, öfters bestraft. Man sieht zum Beispiel mal bei Google Mail, auch wenn man es in Englisch stehen hat, was umändern will und von Europa aus zugreift, dann kann man eben das Logo zum Beispiel nicht ändern. Man kann jetzt so Designs wählen bei Gmail, ja, auf dem Desktop, und da habe ich mal ein schönes Android-Design gewählt, aber leider das Gmail-Logo wird nicht verändert, weil es eben kein Gmail-Logo ist, sondern ein Google-Mail-Logo. Die machen sich da auch nicht die Mühe drum, irgendwas zu machen, anscheinend auch nicht mit der Gmail-App. Die machen sich offenbar auch nicht die Mühe, das für den deutschen Markt zu adaptieren. Und deswegen gibt es die App bei uns nicht. In Österreich übrigens, da gibt es die Gmail-App ganz normal, weil da darfst du es auch Gmail nennen. Nur bei uns mal wieder nicht. So. Herzlichen Dank nochmal an die Richter, die das ermöglichten, ja, dass wir wieder einen Misthaufen haben statt richtige Dienste. Aber okay. Ja, wir wohnen ja in Blermany, ne? Ja, Blermany, genau, richtig. Da, wo die Häuserfassaden verpixelt sein müssen. Richtig, Blermany. Blermany, so heißen wir im Ausland. Ja. Gut, auf jeden Fall, jetzt habe ich eine Mail entdeckt, eine Applikation entdeckt, komischerweise nur über den Android Market im Netz und nur, wenn ich direkt einen Link dazu habe. Sowohl die Suche im market.android.com als auch die Suche auf dem Handy ergibt bei mir keine Ergebnisse. Wenn ich aber den Link benutze, den ich gefunden habe im Internet, dann komme ich auf die Market-Seite im, also bei market.android.com, wo eine App zum Herunterladen ist, die nennt sich Google Mail, also nicht Gmail. Also eigentlich das, was ja dann die Anforderung bei uns erfüllen würde. Aber ich kann sie trotzdem nicht installieren, weder auf meinem Galaxy Tab noch auf meinem G1, weil das heißt, diese App ist nicht bei ihrem Netzbetreiber verfügbar. Nun kommt diese Nachricht sowieso immer, auch wenn die nicht im ganzen Land nicht verfügbar ist. Ja, also von daher hat das damit nichts zu tun. Es ist nur jetzt eine Standardmeldung. Was da jetzt los ist, ich kann es nicht sagen. Es gibt offenbar eine Google Mail App, die aber nicht zu benutzen ist. Für Österreich, Schweiz kann das nicht sein, weil die dürfen eine Gmail-App benutzen, haben die auch schon die ganze Zeit benutzt und können die ganz normal runterladen in ihrem Market. Was das soll, ich weiß es nicht. Ich komme da jedenfalls nicht dran, ich kann nicht installieren. Ich habe probiert, manuell die Gmail-App zu installieren, also die Gmail-App, nicht diese Google-Mail-App, an die komme ich eben auch im Internet nicht dran, weil die anscheinend niemand veröffentlicht bisher. Nur die führte zum grandiosen Absturz meines Galaxy Tab und automatisch in einem Loop hat es geendet, weil in dem Moment hat er angefangen, die Nachrichten zu updaten, ja, diese automatischen Sync. Und das heißt, der hat das Google Mail Programm gestartet, das ist abgestürzt, das ist sofort wieder gestartet, sofort wieder abgestürzt, sofort gestartet, sofort wieder abgestürzt. Also ich konnte mich nur retten, indem ich dann eben ein Reset gemacht habe. Ja, und dann eben eingeschaltet haben und sofort ganz schnell die App, die Updates, Gmail-Updates deinstalliert habe und dann ging's wieder. Also ziemlich heftig war das Ganze. Ich würde es euch nicht empfehlen, das zu tun. Aber ich werde probieren, nächste Woche in Erfahrung zu bringen, was das mit dieser Google Mail-App auf sich hat und warum zum Henker diese nicht verfügbar ist. Für mich. Unglaublich. Also ich habe das auch gelesen mit Samsung, deswegen war ich auch so gespannt, was du jetzt erzählst. Es wird ja auch gewarnt inzwischen im Internet davor, halt die Gmail-App drauf zu machen. Ja. Und ich meine, Leute sind anscheinend dann gar nicht mehr mit klargekommen. Das glaube ich. Brauchten dann Hilfe. Ja. Ich meine, du hast ja dir denken können, so und so muss ich da rangehen, um das Problem zu beheben. Ich muss einfach nur schnell sein. Ja. Aber das ist halt nicht jeder. Und ja. Ja, es war auch wirklich nervig. Also das kann man also niemand zumuten. Wenn man das einem normalen Benutzer zumutet, der wird wahrscheinlich dann ziemlich sauer sein und schöne Zeit damit verbringen, dieses Problem zu beseitigen. Nicht ganz so toll, aber gut, sag ich mal, sollte man immer darauf achten, wenn man Apps installiert, die nicht in einem Markt sind, die nicht offiziell verfügbar sind, dass sowas passieren kann. Muss man ganz klar sagen. Ja, du hattest was Schönes über den Browser, Firefox, die Beta. Ja, Version genau. Nummer 4, und zwar, da habe ich zwei, fünf? Drei Sachen dazu. Als allererstes, ich habe das ja verdrängt. Also ich habe damals gesagt, schon allein wegen der Größe kommt es für mich nicht in Frage. Ja. Aber es sind jetzt Berichte hochgekommen, die ganz klar aussagen, dass der neue in der Version 5 jetzt, ist glaube ich die Beta 5, oder? Ja, Beta 5, dass diese Version erstens App2SD unterstützt, zweitens braucht man auch. Ja, doppelt so schnell sein soll, ja, wie der Stock-In-Browser. Ja, sag ich gleich noch was dazu, bin da skeptisch. Ja, ich, jetzt kommt der Hammer. Ich wollte es ausprobieren. Der läuft bei mir gar nicht. Also ich hab's, wollte es auf dem Arcos ausprobieren und das Resultat war, das Programm wird geschlossen. Also in dem Moment, wo ich starte, kann ich entweder warten, und zwar endlos warten, oder sage schließen. Ja gut, ich weiß halt nicht, es ist ja noch eine Beta, möglicherweise haben die es an Tablets noch nicht angepasst, richtig? Steht auch nicht drin, es gibt eine Liste, eine Kompatibilitätsliste, da steht das Arcos nicht drin, aber gut, das steht ja so oft nicht drin und funktioniert dann doch, aber hier leider nicht. Also zu diesen Geschwindigkeitsangaben, ja. Da steht zum Beispiel auch drin, dass schon die, ich glaube schon die Beta 2, ja, schneller, deutlich schneller sein sollte als der Stock-In-Browser, der Stock-Browser von Android. Und wir wissen, dass das nicht so war. Das haben nämlich andere Tests dann gezeigt, die ganz deutlich gezeigt haben, dass zum damaligen Zeitpunkt die Beta 2 der langsamste überhaupt war von allen. Der Dolphin war schneller, Opera war schneller, das hatten wir auch gesagt in der Sendung. Und trotzdem, trotzdem ist auf dieser Grafik jetzt diese Beta eingezeichnet, dass sie schneller gewesen wäre als die als der Originalbrowser. Und das stimmt nicht. Und deswegen sage ich auch, Vorsicht, das sind Benchmarks, das sind Tests. Ich weiß nicht, wie die Tests zustande gekommen sind. Ich weiß nicht, welche Seiten damit aufgerufen wurden. Ja. Möglicherweise ist der Firefox in der jetzigen Version schneller auf einer bestimmten Seite als der Stock-Browser. Das heißt aber nicht doppelt so schnell, deswegen habe ich auch geschrieben, soll. Ja. Das heißt aber nämlich nicht. Ich möchte eine Bitte mal hier in die Runde schmeißen. Ja. Leute, probiert's doch bitte mal aus und vielleicht mal ein Feedback von den Leuten, bei dem das Teil vielleicht funktioniert. Also mich würde es schon brennend interessieren, als, sag ich mal, alter Firefox-Fan. Ja. Würde ich mir es vielleicht doch nochmal überlegen, den also, in einer stabilen Version auf meinen Arcos irgendwann drauf zu machen. Also ich muss sagen, ich habe es noch gar nicht probiert, ob er bei mir läuft, weil ich weigere mich. 13 MB für einen Browser, nein. Sorry, nein. Mach ich installiert nicht. 18 sogar. Ja, mach ich nicht. Tut mir leid. Das ist fern jeder Realität, ob mit SD oder ohne SD. Das heißt bei mir, dass das Gerät eben 18 Megabyte Binärcode verarbeiten muss, ja, und nein, das mache ich nicht, tut mir leid. Also wenn der bei 8 MB ankommt, dann mache ich's. Ja, dann werde ich das Teil mal angucken. Ich bin auch übrigens ein Firefox-Fan, allerdings bin ich aber mittlerweile auch desktopmäßig schon wieder öfters mit dem Chrome unterwegs, weil ich dann doch ein paar Probleme habe mit dem Firefox, allerdings nur unter Linux. Die vernachlässigen offenbar die Linux-Version momentan etwas, ganz im Gegensatz zu Google. Ja, was ich noch an Neuigkeiten habe zum Thema Google. Ja. Google hat jetzt die E-Books gestartet in den USA über den Market. Und wie du ja weißt, wird Musik und Videos noch folgen. Cool. Aber die E-Books sind jetzt am Start. Ja, aber ich habe schon probiert. Leider nur in den USA. Ja, ja richtig. Leider nur in den USA. Ich hasse es zu sagen, ja. Ich hasse es. Ja, und über Honeycomb, ja, die Option zum Synchronisieren von Musik und E-Books. Ja, das hat man auch gesagt. Ich hoffe, dass die Synchronisation auch bei anderen Systemen klappt. Wenn das nur für Honeycomb wäre, das wäre ein herber Schlag für die Android-Gemeinde und das wäre das Schlimmste. Das wäre so ein GAU, was Google machen könnte. Das würde nämlich komplett die Reputation in Frage stellen, wenn hier den größten Teil der Nutzer nicht von Anfang an genau wie die Besitzer von Honeycomb drauf zugreifen können, weil es gibt technisch keinen Grund, warum das nur auf Honeycomb laufen sollte. Mhm. Jo. Ja gut, dann lass uns doch zu den Apps der Woche kommen. Gut, dann... ich will zwar nicht so schnell, aber es ist 16 Uhr und heute möchte ich nicht so arg überziehen. Okay. Ja, ich ehrlich gesagt auch nicht. ich will noch ein bisschen spielen, nämlich Air Attack HD. Das möchte ich spielen, das ist nämlich so genial und meine App der Woche. Ja, es ist wieder ein Spiel, aber Leute, es ist der Hammer. Es gibt bisher nur eine Lite-Version, die ist kostenlos. Die Vollversion wird im März folgen. Ich habe einen kleinen Artikel geschrieben, allerdings in Englisch. Ja, also wenn ihr das englische Message seid, könnt ihr mal da draufklicken. Ansonsten führt da auch ein Link weiter zum Android Market. Ich sag's mal kurz: Grafik genial, Sound genial, Geschwindigkeit ist sehr schön, ja, zumindest auf dem Galaxy Tab. Dabei kommen wir schon wieder zu dem leichten Negativpunkt. Ihr braucht ein Hammergerät dazu. Ja. Ich weiß nicht, hast du es schon ausprobiert, Mo? Auf Nein. deinen? Nein, noch nicht. Also, Ich guck gerade, ja. ob es mir draufschmeißt, weil Ja. mein Akkus ist voll. Ich muss gucken, wie viel Platz ich freischaufeln muss. Du brauchst, das ist auch sowas, du brauchst sage und schreibe 27 Megabyte dafür. Oh, M2SD wenigstens. Kann ich nicht sagen, habe ich nicht ausprobiert, weil ich ja keine SD-Karte habe oder brauche in meinem Tab. Danke, ich weiß. Ja, also es ist tatsächlich so, es ist riesengroß, aber die Grafik ist auch wirklich sehr genial und das Spiel macht von der ersten Sekunde an gleich den Eindruck, ein vollwertiges, professionelles Spiel, so wie ihr zum Beispiel das von einer mobilen Spielekonsole gewöhnt seid. Das Prinzip ist relativ simpel, das ist ein klassischer Shoot-em-up, ja, angehauchtes Spiel, ja, oder es ist eigentlich ein reines Shoot-em-up. Der Plot findet also im Zweiten Weltkrieg statt. Da ihr seid ein Kampfpilot und ihr könnt alles abrotzen, was euch in die Quere kommt. Und zwar auch auf dem Boden. Das sind Panzer, das sind Zeppeline, das sind Riesenflugzeuge, Bossgegner mit fantastischen Ideen, die natürlich absolut unrealistisch sind, aber sehr, sehr toll aussehen und effektgeladen sind. Die Beleuchtung bei dem Ganzen, die Effektbeleuchtung ist super genial. Ehrlich gesagt, es hat mich gewundert, dass das ohne Ruckeln absolut flüssig auf meinem Galaxy Tab läuft. Ich hätte es nicht gedacht. Tipp habe ich im Internet bekommen. Ich glaube von Dave Weiner. Der hat das auf dem Xoom angeschaut und war begeistert, ihm ist die Kinnlade runtergefallen. Ebenso ist mir es auf dem Galaxy Tab passiert. Es ist wirklich fantastisch. Holt euch mal die Demo-Version, sofern ihr so viel Speicher habt und ein einigermaßen fites Gerät. Also ich würde mal sagen, so ab 1 GHz Galaxy S dürfte es Spaß machen. Ansonsten müsst ihr es einfach mal ausprobieren. Die Entwickler schreiben, mit 2.1 funktioniert es, aber es kann zu Abstürzen kommen, deswegen wird 2.2 empfohlen. Trotzdem könnt ihr es auch ausprobieren, vielleicht könnt ihr auch da ein bisschen Feedback geben und hier bei uns dann schreiben. Wir sagen dann später noch, wohin ihr schreiben könnt. Wird uns brennend interessieren, auf welchen Geräten das schon gut funktioniert. Und ich habe überlegt, vielleicht machen wir mal eine Liste, Mo, auf unserer Seite zum Anklicken, wo wir so eine Kompatibilitätsliste oder sowas machen. Aha. Ja, Ach genau. ja. Aber da können wir vielleicht mal dann das noch abklären, Ich habe mal außerhalb gerade der ein bisschen Sendung. nachrecherchiert, was das Spiel betrifft. Ja. Und ihr müsst aufpassen, es gibt auch ein anderes Spiel, das heißt Ja. Air Attack Ja. ohne HD. Das ist ein Genau. anderes. Genau. Ich habe eben schon gedacht, ja, das ist vielleicht eine Version mit niedrigerer Nein, Auflösung nein. für die Handys, aber ist es nicht. Es ist wirklich was anderes. Es ist ein anderer Genau. Developer. Gut, dass du es sagst, Mo, weil das hätte ich vergessen. Ich hab heute auch geguckt, da sind mir auch die Augen rausgefallen. So, was ist denn das? Es ist überhaupt gar nichts, hat das mit dem Spiel zu tun. Also Air Attack HD Lite. Nur so ist das die Version, von der wir reden. Ansonsten sind es ganz andere Spiele. Das So. kenne ich übrigens, das Original AirTag hatte ich irgendwann mal drauf und fand es grauenvoll, Ja, obwohl genau. es hier mit 5 Punkten oder 4, Ja. noch was bewertet ist. Genau, ja. Ja, dann darf ich mal zu meiner App der Woche Jo. kommen oder ich sag mal zum eins der größten Themen im Moment. Das ist auch wie sind erstens extrem viele Fitnessstudios-Anmeldungen jetzt so nach den Feiertagen. Das glaube ich. Und ja, doch, ich sage immer die ich probier's mal Mitglieder. Da ist im Januar, Februar ist immer die Hölle los im Fitnessstudio und ab März sind es dann die einsamen Zahler, die nie da sind. Und ja, aber es gibt noch andere Methoden, ein bisschen was, sag ich mal, von den Hüften wieder runterzukriegen. Und was einem da wunderbar unterstützt, ist MyFitnessPal. Das ist eine App, die man runterladen kann. MyFitnessPal in einem Wort geschrieben. Das ist eine App, die gehört zu einem Online-Anbieter. Und über dieses Portal kann man, ja, ich sag mal, alles überwachen. Vom Sport, von dem, was man zu sich nimmt, was man braucht, an Kalorien und. Ist eine herrliche Sache, um ein bisschen Kontrolle zu walten zu lassen. Am Anfang ein bisschen anstrengend, bis man die Sachen halt gefunden hat, weil ein Großteil der Datenbank ist in englischer Sprache. Auch die App ist Englisch, nicht wundern. Auch die Webseite ist in Englisch. Man kann aber umstellen auf das metrische System. Also man muss nicht unbedingt im Pfund alles eingeben, ja, sondern es geht auch in Kilogramm. Und jetzt nicht beim Essen, ich meine natürlich beim Körpergewicht. Kilogramm kann man dann später wieder essen, wenn man wieder zunehmen möchte. Also ich habe das zufällig einfach beim Rumsurfen mal entdeckt, weil ich mal wieder was gesucht habe, um da ein bisschen eine Übersicht zu kriegen. Und ich bin total begeistert. Also man richtet erstmal sein Profil ein, also Größe, Gewicht etc. Dann errechnet er erstmal einen Grundumsatz an Kalorien, den man am Tag benötigt. Das gibt da verschiedene Formeln dazu, die auch in Wikipedia und so weiter nachzulesen sind. Der berechnet, oder ich gebe ja auch an, was ich an Sport machen möchte, und da errechnet er einen Kalorienumsatz, der es mir ermöglicht, eine bestimmte Anzahl an Pfund oder Kilo in der Woche abnehmen zu können. Mhm. Und wenn man das ungefähr einhält, und da funktioniert das auch wunderbar. Die Idee oder das Grundkonzept von diesem MyFitnessPal ist, dass man den Satz, den man eigentlich benötigt an Kalorien, um nicht, in ein Stoffwechselproblem reinzukommen, also dass der Stoffwechsel runterfährt, der wird eingehalten. Also er wird nicht unterschritten. Was soll ich erklären? Also es ist Wahnsinn. Wie gesagt, man richtet alles ein, gibt seine Daten ein und dann kann man schon loslegen. Man kriegt dann angezeigt, du hast jetzt, was weiß ich, 1600 Kalorien am Tag, und dann pflege ich halt meine Lebensmittel ein, die ich so zu mir nehme. Er merkt sich auch in einer Resent-Tabelle, was ich am Vortag oder Vorvortag gehabt hatte. Ich kann selber Lebensmittel pflegen. Ich kann damit auch scannen, zum Beispiel ein Duplo, habe ich festgestellt, funktioniert. Als Beispiel, also das kann man abscannen, dann sagt er sofort, ein Duplo, so und so viele Kalorien möchtest du oder möchtest du nicht. Man kann, was ich sehr, sehr gut finde, eigene Lebensmittel hinzufügen. Das ist der Vorteil, sage ich mal, der deutschen User. Und es gibt einige, habe ich festgestellt. Also, deine letzte Bewertung noch zu MyFitnessPal. Ja, also ich finde das Programm ausgezeichnet. Man muss natürlich ausprobieren, ob man diese Eingeberei wirklich in Kauf nehmen möchte. Wenn ja, ist es ein wahnsinnig tolles Tool. Okay. Man muss halt, der Vorteil bei der Geschichte ist, wenn man was eingegeben hat, er merkt sich das, und wenn man jetzt so wie ich jeden Morgen sein Müsli isst, dann sind es wirklich nur noch zwei kurze Klicks und es ist hinzugefügt. Gut. Also viel Spaß beim Abnehmen mit PayPal. Ja. Mit PayPal. Ja, mit PayPal kann man auch abnehmen, wenn man sein Geld nämlich verbraten hat und sich dann nichts zu essen kaufen kann. Ja. Das ist wahr. Ja, genau. Also, MyFitnessPal für alle, die eine psychologische Stütze brauchen und alles genau tracken wollen, wenn ich das richtig verstanden habe, was man zu sich nimmt. Für die Leute, die Rio-Methode benutzen, ja, einfach weniger essen und keine süßen Getränke, und schon klappt es auch mit dem Pfund, jedenfalls bei Rio. Ja, bei anderen Leuten, die jetzt vielleicht 8000 Kalorien am Tag gegessen haben, jetzt essen sie 7000, wundern sich, warum sie nicht abnehmen. Oder sie essen halt richtig wenig, ja, und dann funktioniert das auch, ja. Oder die Apfeldiät. Kennt jemand, den kennst du auch, bei dem funktioniert das ganz gut. Hast du gewusst, um eine Flasche Cola an Kalorien wegzubekommen, ja, also die normal gesüßt ist, ja. 48 Viertel Zucker, glaube ich, ne? Ja, kannst du ein komplettes Mittagessen auslassen, um das wieder wegzumachen, ja. Aber mit allem drum und dran, und zwar so richtig, also kein Diätmittagessen, sondern mit allem, was dazugehört, ja, statt eine Flasche Cola. Also, Ich muss sagen, Leute, trinkt Wasser, dann nehmt ihr ab. Möchte ich noch dazu sagen, es ist sogar wissenschaftlich bewiesen, dass man Wasser auf jeden Fall abnimmt. Und zwar, wenn man auch viel Wasser trinkt. Je mehr Wasser, desto besser. Weil das Verarbeiten von Wasser im Körper nämlich Energie verbraucht. Sehr schön, also. Das sag ich doch, Am Rio-Methode. besten 5 Liter Wasser saufen am Tag und dann Genau. nehmt ihr automatisch ab. Vor allen Dingen ist kein Perfekt. Platz mehr für Essen dann. Ja, perfekt, genau. Sag's ja, Rio-Methode. Ich werde dann mal irgendwie so einen Kurs machen, ja. Nennen die dann Rio-Watchers oder sowas, ja. Und dann zahlt ihr bei mir, aber hier, ne? Kohle will ich sehen. Und dann sage ich euch, was ihr machen müsst, um abzunehmen. Dann kriegt ihr schöne so Punktetabellen und so weiter. Ja, kriegt ihr von mir, was ihr essen darf und was Wie nicht. wär's denn mit so einem Buzzer? So, jedes Mal, wenn man einen Buzzer betätigt, muss Rio ein halbes Kilo abnehmen. Oh, das wird schwierig. Ja. Naja, Das aber macht man. ja, ich bin ja auch dabei momentan. Ich bin auch dabei. Oder noch einfacher, jeder darf einmal voten, ja, und jedes Vote heißt 1 Kilo. Ja, dann da habe ich ja keinen, dann habe ich dann bin ich ja nur noch Haut und Knochen, aber das ist ja sowieso mein Ziel, ja, Haut und Knochen. Ja gut, dann machen wir es vielleicht nicht ganz so extrem, sagen wir mal 100 Gramm pro Vote. Ja, darauf lasse ich mich nicht ein. Darauf lasse ich mich nicht ein, ja. Ich werde so lange abnehmen, Okay. ich werde so lange abnehmen, bis ich Haut und Knochen bin und dann ist es okay. Das ist dann mein Idealgewicht fertig, Dann so. siehst du aus wie der eine da von Rammstein, ne? Kenne ich nicht. Also, ich weiß auch nicht jetzt, wie er heißt, aber der ist auch extrem schlank. Kenne ich nicht. Also, sagen wir mal, wenn ich so die, sagen wir mal, die Figur von Justin Bieber habe, ja, dann bin ich dabei. Okay. Okay, Leute, das war's wieder. Auch wenn es am Schluss nochmal jetzt ein bisschen durcheinander ging und wir die Aufnahme splitten mussten, ja. Wo willst du denn die Abmoderation diesmal machen? Ja, gerne. Also, wir haben ja jetzt mitgekriegt, wirklich wahnsinnig viel passiert und es werden immer wieder massig News da sein und es macht mir sehr Spaß. Ja. Ich präsentieren und ich würde mich auch Oh, jetzt habe ich schon ein paar Aussetzer drin gehabt. Noch ganz kurz, ihr könnt uns erreichen über Twitter @AndroidCast, Facebook Uncast-Page, E-Mail uncast@thenetcast.com. Thenetcast wieder Mehrzahl, ich kann es nicht mehr sagen. Und wir freuen uns immer über eure Kritik, Vorschläge, Hinweise, weil wir können nicht überall sein. Und dann wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die Ohren steif und tschüss. Sag nur, please mail us.